Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 38. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Sendung ist unter einigem Zeitdruck entstanden, was auch erklärt, weshalb ich im ersten Teil abermals selbst lese. Im zweiten Teil wird dann als mein Sendungsgast Julia Rosa Stöckel zu hören sein. Die Passage, in der Friedell sich an der Geschlechtszuteilung menschlicher Charaktereigenschaften versucht, möchte ich diesmal nicht gesondert kommentieren. Hier sei auf vergangene Sendungen, insbesondere die letzte, mit Luise F. Pusch verwiesen. Der Infinitesimalmensch. Aber weil nun jeder Mensch damals vollkommen solitär lebte, bildete er auch sein Eigenleben zu einer bis dahin unerhörten Feinheit und Kompliziertheit aus. Jeder war zwar nur eine Welt für sich, aber eben eine Welt. Ein Mikrokosmos. Es ist nichts weniger als ein Zufall, dass gerade damals das Mikroskop zu einer solchen Bedeutung gelangte. Ein neues Reich des unendlich Kleinen tat sich auf. Eine Fülle der erstaunlichsten Perspektiven, alle gewonnen durch die liebevolle Versenkung ins unendliche Detail. In denselben Zusammenhang gehört die Infinitesimalrechnung. Und was noch wichtiger war, auch auf dem Gebiet der Psychologie erwarb man sich das Witterungsvermögen für Differentiale. Wie die Kugel begriffen wird aus der Summe unzähliger Kegel, so begann man damals, die menschliche Seele zu begreifen als den Inbegriff zahlloser kleiner Vorstellungen. Die Art Seelenmikroskopie entstand, die freilich nicht selten auch in geistige Myopie ausartete. Etwas Tüfteliges und Mikrophiles, eine übertriebene Vorliebe für die Miniatur und Näserie liegt dem Barockmenschen im Blute. Mit einer beispiellosen Beseelung gerade der starrsten und monumentalsten Kunst, der Plastik, die zum Ausdrucksmittel für leidenschaftlichste Verzückungen, zärtlichste und subtilste Erregungen wird, verbindet sich ein fast pathologischer Hang zur Kleinkrämerei. Wohin man blickt, ein Gewirr von Säulen, Knöpfen, Kartuschen, Girlanden, Muscheln, Fruchtschnüren. Auch die Natur wird verkräuselt und verzierlicht. Die Gärten sind angefüllt mit Kaskaden, Terrassen, Grotten, Urnen, Glaskugeln, Vexierwässern. Das Kostüm strotzt von Passementerien, Spitzen, Tressen, Brokat. Die Umgangssprache bewegt sich in künstlich gefeilten Wortspielen und spitzfindigen Antithesen. Sogar im Gesicht findet sich ein Ornament, das unentbehrliche Schönheitspflästerchen. Das ganze Weltbild der Zeit ist ein Mosaik aus Perceptions Petites, aus unendlich kleinen Vorstellungen, und jeder Mensch ist eine Monade, in sich abgeschlossen, ohne Fenster, allein auf seinem Sonderplatz, in einem sorgfältig abgestuften Kosmos, der in allem prästabiliert, vorherbestimmt, seinen mechanischen Lauf nimmt wie ein Uhrwerk und darum für die beste aller Welten gilt. Denn man war tief innerlich überzeugt, dass das Bewundernswerteste und Prächtigste, das Kunstvollste und Geistreichste sei eben doch eine gut gehende Uhr. Leibniz. Wie man bereits bemerkt haben wird, haben wir uns einiger Ausdrücke bedient, die der Philosophie Leibnizens entnommen sind. Und in der Tat, niemand hat den Sinn der Barocke tiefer und vollständiger zum Ausdruck gebracht als Leibniz in seiner Monadenlehre. Hier steht der Mensch der Zeit vor uns, losgelöst von äußeren Zufälligkeiten, in seinem innersten Wesenskern erfasst. Leibniz war der vollkommenste Barockmensch, schon in seiner schriftstellerischen Form, ein philosophischer Pointillist, der eine Art spitzengeklöppeltes Geistes betrieb und in seinem Charakter, der bizarr, schrullenhaft, genrehaft, barock im heutigen Wortsinne war, ja sogar in seiner äußeren Gestalt, die von einem riesigen Kahlkopf mit einem Gewächs von der Größe eines Taubeneis gekrönt war. Auch seine in seiner einzigartigen Vielseitigkeit begründete Vielgeschäftigkeit, die ihn niemals dazu kommen ließ, seine Kräfte in einem großen Hauptwerk zu sammeln, ist echt barock. Diderot sagt von ihm, dieser Mann bedeutet für Deutschland so viel Ruhm wie Platon, Aristoteles und Archimedes zusammengenommen für Griechenland. Und Friedrich der Große erklärte, er sei für sich allein eine ganze Akademie gewesen. Hierin, wie in so vielem, anderer Meinung als sein Vater, der äußerte, Leibniz sei ein Kerl, der zu gar nichts tauge, nicht einmal zum Schildwache stehen. Er erfand, unabhängig von Newton, die Differentialgleichung zum zweiten Mal, verbesserte sie erheblich in ihrer Anwendung und gelangte mit ihrer Hilfe zu der Formel mv² ½ für die Bewegungsenergie, von welcher er bereits erkannte, dass ihre Quantität im Weltall immer dieselbe bleibe, beschäftigte sich mit Bergbau und Geognosie und schrieb eine Urgeschichte der Erde, beteiligte sich an der Darstellung des Phosphors, arbeitete an der Verbesserung der Taschenuhren und der Erfindung von Schiffen, die gegen den Wind und unter Wasser fahren können, begann eine kritische Geschichte des Welfenhauses und editierte große Sammlungen mittelalterlicher Geschichtsquellen und völkerrechtlicher Urkunden. Außerdem verfasste er eine Reihe hervorragender politischer Denkschriften, darunter eine an Ludwig XIV., worin er ihm mit bewundernswertem historischen Weitblick den Plan zur Eroberung Ägyptens unterbreitete, der erst 5 Vierteljahrhunderte später von Napoleon zur Ausführung gebracht worden ist, und bemühte sich in umfangreichen Briefen und Programmen um die Vereinigung der lateinischen und der griechischen, der katholischen und der protestantischen, der lutherischen und der reformierten Kirche und um die Stiftung gelehrter Sozietäten in Berlin, Dresden, Wien und Petersburg, womit er seinen höchsten Traum, die Begründung einer europäischen Gelehrtenrepublik, zur Verwirklichung zu bringen hoffte. Man kann sagen, dass es schlechterdings nichts gab, dem er nicht sein belebendes Interesse zugewendet hätte. Er sagte selbst einmal von sich, »Es klingt wunderbar, aber ich billige alles, was ich lese«, denn ich weiß wohl, wie verschieden die Dinge gefasst werden können. In dieser weitherzigen, humanen und im Grunde künstlerischen Billigung alles Seienden wurzelte seine unvergleichliche Universalität und seine ganze Philosophie. Er stand in Korrespondenz mit zahlreichen hervorragenden Zeitgenossen, unter anderem mit Arnauld, Bosset, Malebranche, Bayle, Guericke, Hobbes, und in diesen Briefen, die er mit größter Sorgfalt oft dreimal ausarbeitete, sowie in Aufsätzen, die er in die führenden gelehrten Zeitschriften, besonders in die Acta Eruditorum und in das Journal des Savants schrieb, ist seine Philosophie niedergelegt. Zu seinen Lebzeiten ist nur ein einziges Buch von ihm erschienen, die Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, La liberté de l'homme et l'origine du mal. Friedrich der Große hat in geistreicher Übertreibung Leibnizens System einen philosophischen Roman genannt. Es ist ein vielteiliges, umfangreiches und völlig durchkomponiertes Gebäude, aber übersät mit Schnörkeln und Ornamenten. Ein tiefsinniger Irrationalismus, aber ein aus dem Verstand geborener. An die Spitze der leibnizischen Philosophie könnte man das faustische Wort stellen: Am Anfang war die Kraft. Kraft ist das Naturwesen aller Geister und Körper. Es liegt aber in der Natur der Kraft, dass sie tätig und immer tätig ist und dass sie durch diese Tätigkeit sich selbst, ihre Eigenart, ausdrückt. Also ist Kraft Individualität. Dass sie Leben ist, also gibt es in der Welt nichts Unfruchtbares und Totes. Jedes Stück Materie kann als ein Garten voller Pflanzen oder ein Teich voller Fische angesehen werden. Und Jeder Zweig der Pflanze, jedes Glied des Tieres, jeder Tropfen Feuchtigkeit ist immer wieder ein solcher Garten und ein solcher Teich. Jede solche Welteinheit, von Leibniz Monade genannt, ist un petit monde, un miroir vivant de l'univers, un univers concentré. Sie hat keine Fenster, durch die etwas in sie hineinsehen könnte, vielmehr ist sie ein Spiegel, der das Bild des Universums aus eigener Kraft aktiv hervorbringt. Diese Monaden bilden ein Stufenreich. Es gibt so viele Monaden, als es Unterschiede des klaren und deutlichen Vorstellens, gerade der Bewusstheit gibt. In dieser durch unendlich kleine Differenzen ansteigenden Reihe gibt es keinen Sprung und keine Wiederholung. Wie eine und dieselbe Stadt von verschiedenen Seiten betrachtet immer ganz anders und gleichsam perspektivisch vervielfältigt erscheint, so kann durch die zahllose Menge der Monaden der Schein entstehen, als gäbe es ebenso viele verschiedene Welten, die doch nur Perspektiven einer einzigen Welt sind, nach den verschiedenen Gesichtspunkten der Monaden. Zitat Ende. Diese Leibnizschen Points de vue hat die Barockmalerei mit ihrer neuen Technik des Abschattierens, der Perspektivik und des Helldunkels zum ersten Mal auf die Leinwand gebracht. Die großartigste und fruchtbarste Konzeption Leibnizens ist aber seine Theorie von den bewusstlosen Vorstellungen. Er unterscheidet zwischen bloßer und bewusster Vorstellung, zwischen Perception und Apperception. Und erläutert diesen Unterschied am Wellengeräusch. Das Brausen des Meeres setzt sich aus den einzelnen Wellenschlägen zusammen. Jedes dieser einzelnen Geräusche für sich ist zu klein, um gehört zu werden. Es wird von uns zwar empfunden, aber nicht bemerkt, perzipiert, aber nicht apperzipiert. Die Empfindung, die von der Bewegung der einzelnen Welle hervorgerufen wird, ist eine schwache, undeutliche, unmerklich kleine Vorstellung. Une perception petite, insensible, imperceptible. Ebenso gibt es in unserem Seelenleben zahllose verhüllte, dunkle, gleichsam schlafende Vorstellungen, die zu klein sind, um in den Lichtkreis des wachen Bewusstseins treten zu können. Sie spielen dieselbe Rolle wie die winzigen Elementarkörper, aus denen die sichtbare Natur aufgebaut ist. Sie sind gewissermaßen die Atome unseres Seelenlebens. Gerade diese Perceptions petites sind es aber, die jedem Individuum das Gepräge seiner Eigentümlichkeit verleihen. Sie sind es, wodurch sich ein Mensch von allen anderen unterscheidet. Eine jede von ihnen lässt in unserer Seele eine leise Spur zurück, und so reiht sich in geräuschloser Stille von uns unbemerkt Wirkung an Wirkung, bis der einmalige Charakter da ist. Der Schritt, den die Leibnizsche Psychologie hier über die kartesianische hinaus tut, ist ungeheuer. Die Welt als Uhr. In einer Welt, die sich derart schrittweise vom Kleinsten zum Größten, vom Niedersten zum Höchsten entwickelt, kann es nichts Überflüssiges, nichts Schädliches, nichts Unberechtigtes geben. Darum leben wir in der besten aller Welten. Gott, dessen Wesen Wahrheit und Güte ist, hat sie eben darum unter allen möglichen gewählt. Da die Welt aus Monaden und das heißt aus Individuen zusammengesetzt ist, das Wesen des Individuums aber in der Beschränktheit besteht, so folgt daraus nicht nur die Existenz, sondern sogar die Notwendigkeit des Übels, das nichts anderes ist als eine Beschränktheit oder Unvollkommenheit, entweder eine physische oder eine moralische. Ohne Unvollkommenheit wäre die Welt nicht vollkommen, sondern sie wäre überhaupt nicht. Die Übel der Welt lassen sich den Schatten in einem Gemälde, den Dissonanzen in einem Musikstück vergleichen. Was als Einzelheit verworren und misstönend erscheint, wirkt als Teil des Ganzen schön und wohlklingend. Eine Argumentation, die sich, wie wir uns aus dem ersten Buche erinnern, schon bei Augustinus findet. Da Gott vollkommene Wesen nicht schaffen konnte, so schuf er Wesen, die von Stufe zu Stufe vollkommener werden, nicht perfekte, sondern perfektible. Auch der größte Künstler ist an sein Material gebunden. Statt einer absolut guten Welt, die schlechterdings unmöglich ist, schuf Gott die beste Welt, das heißt die bestmögliche. In dieser Welt ist alles durch die göttliche Weisheit vorherbestimmt und durch die göttliche Schöpferkraft in Harmonie gesetzt. Durch diese alles durchwaltende, prästabilierte Harmonie enthüllt sich die Welt als Kunstwerk. Aber Leibniz gibt diesem Gedankengang eine echt barocke Wendung, indem er das Kunstwerk einem Uhrwerk gleichsetzt. So versucht er auch, eines der Hauptprobleme der zeitgenössischen Philosophie, die Korrespondenz zwischen Leib und Seele, zu erklären. Sie verhalten sich wie zwei Uhren, die so vorzüglich gearbeitet sind, dass sie immer genau die gleiche Zeit angeben. Der Maskenzug. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob die Barocke, die in Leibniz kulminiert, einfach die Tendenzen der Renaissance fortsetzen würde, indem sie bemüht ist, das Dasein immer mehr zu logisieren. Und in der Tat, sie geht sogar noch einen beträchtlichen Schritt weiter, indem sie mechanisiert. Aber die Barocke ist ein viel verschränkteres, zwiespältigeres, enigmatischeres Problem als die Renaissance. Ihr Seelenleben ist ungleich labyrinthischer, versteckter, mehrbodiger, hintergründiger. Man möchte fast sagen, hinterhältiger. Sie flieht ruhelos und unbefriedigt zwischen zwei Polen hin und her, dem Mechanischen und dem Unendlichen, das sie sich als Korrelat erfindet zu einer rein mechanischen Welt, in der sie es nicht aushielte. Sie und sie zuerst empfindet infinitesimal. Es ist, sagt Wölflin in seinen entscheidenden Untersuchungen über kunstgeschichtliche Grundbegriffe, als hätte der Barock sich gescheut, jemals ein letztes Wort auszusprechen. Er getraut es sich nicht, er fürchtet, sich damit irgendwie zu binden. Seine Scheu vor endgültigen Zusammenfassungen ist ein Produkt sowohl seines Freiheitsdranges wie seiner Frömmigkeit. Denn wie der Jude den Namen Gottes nicht auszusprechen wagt, so schreckt auch der Barockmensch davor zurück, die letzten Rätsel der Natur, des Lebens, der Kunst in eine eindeutige Formel zu bannen. Hinter seinen scheinbar so klaren und scharf umrissenen Formulierungen steht immer noch ein unausgedeutetes, nie auszudeutendes. Das Weltall ist ein Mechanismus, nach streng mathematischen Gesetzen bewegt, aber durch mysteriöse Fernkräfte. Die menschliche Seele ist ein Uhrwerk, aber aufgebaut aus den irrationalen Perceptions Petits, die sich unserer wachen Beobachtung entziehen. Die menschliche Gestalt erscheint auf der Leinwand so lebenswahr erfasst wie noch nie vorher, aber umspült von einem Astralschimmer, der sie wieder unfassbar und tausenddeutig macht. Das äußere Gehabe des Menschen erlangt die Präzision eines Puppentheaters, aber zugleich dessen magische Unwirklichkeit. So zieht die Barockmenschheit an uns vorüber wie ein wohlgeordneter, hell erleuchteter Maskenzug, der aber sein wahres Gesicht verbirgt, vor uns und vor sich selbst. Hierauf beruht der hohe ästhetische Reiz, der die Barocke umwittert und über die früheren und späteren Entwicklungsperioden der Neuzeit hinaushebt. Sie weiß trotz ihrer hochgespannten Intellektualität, dass das Leben ein Geheimnis ist. Drittes Kapitel: Die Agonie der Barocke. Le présent est chargé du passé et gros de l'avenir. Leibniz. Watteau. Antoine Watteau, der 1884 geboren wurde und schon 1721 an der Schwindsucht starb, hat in fast 800 Bildern das Parfum jener wissenden und infantilen, heitern und müden Welt, die man Rokoko nennt, mit einer solchen Kraft und Delikatesse Unschuld und Virtuosität festgehalten, dass man an diese Zeit nicht denken kann, ohne sich zugleich an ihn zu erinnern. Und Rokoko und Watteau fast austauschbare Begriffe geworden sind. Vielleicht keinem zweiten Künstler ist es so restlos gelungen, das flüchtige Leben seiner Umwelt in all seinem sprühenden Glanz in tote Zeichen zu übertragen. Diese Menschen, deren seelische Entfernung von uns noch weit mehr beträgt als die zeitliche, hier schlafen sie, in Farbe gebannt, einen unsterblichen Zauberschlaf als unsere Zeitgenossen und Vertrauten. In der Bemühung, diese seltsame Tatsache psychologisch zu erklären, hat man bisweilen darauf hingewiesen, dass Watteau ein Ausländer und Proletarier war. In der Tat lässt sich bisweilen beobachten, dass Zugereiste in ihrer Kunst das Wesen ihrer zweiten Heimat eindringlicher und leuchtender verkörpern als der Eingeborene. Um nur ein Beispiel zu nennen, es dürfte schwer fallen, zwei echtere Repräsentanten des Wienertums zu finden als Nestroy und Girardi. Und doch weisen beide Namen auf fremden Ursprung. Dass Watteau ein armer Dachdeckersohn vom Lande war, hat sicher ebenfalls seinen Blick für den flimmernden Reiz und die narkotische Schönheit des damaligen Paris geschärft. Es pflegen ja auch die saftigsten und innigsten Naturschilderungen nicht von Bauern und Gutsbesitzern zu stammen, sondern von Großstädtern und Kaffeehausmenschen. Und die Dichter der leidenschaftlichsten und empfundensten Liebeslyrik sind selten Don Juans gewesen. Auch Watteau war verliebt, und zwar unglücklich, also doppelt verliebt in die Welt der schwerelosen Anmut und des selbstverständlichen Genusses, die kühle und zarte, aromatische und durchsonnte Gipfelluft, in der diese privilegierten Wesen ihre göttliche Komödie spielten. Er wusste, dass er kein legitimer Teilhaber dieser Feste sein könne, nur ihr Zuschauer und Chroniqueur. Und so ist er der unvergleichliche Peintre des Fêtes Galants geworden. Dazu kam noch ein drittes. Watteau war auch physisch und seelisch ein Enterbter. Kränklich und hässlich, schwächlich und unansehnlich, linkisch und melancholisch. Wir haben schon am Anfang des ersten Buches an einer Reihe von Beispielen darzulegen versucht, dass körperliche und geistige Defekte bisweilen die Quelle außerordentlicher Leistungen zu bilden vermögen. Dass Kriegshelden wie Attila und Karl der Große, Napoleon und Friedrich der Große eine kleine Figur besaßen. Dass Byron hinkte, Demosthenes stotterte, Kant verwachsen, Homer blind und Beethoven taub war. Aus einer solchen physiologischen Minderwertigkeit heraus hat auch Watteau seine Farbenwunder geschaffen. Er konnte die Grazien nicht besitzen und so blieb ihm nichts übrig, als sie zu gestalten. In seinen Kunstwerken hat er seine Naturmängel kompensiert und überkompensiert. Er hat als ein hoffnungslos dahinschwindender, lachenden Frohsinn, als ein zum Grabe taumelnder, tanzende Lebensbejahung, als ein von Krankheit ausgesogener, trunkenen Daseinsgenuss gepredigt. Es ist die Kunst eines Phthisikers, der mitten im grauesten Siechtum den rosenfarbigsten Optimismus aufrichtet. Und damit gelangen wir zur eigentlichen Lösung des Problems. Watteau war ein so vollkommener Spiegel seiner Zeit, weil er in seinem Schicksal und seiner Persönlichkeit ihr sprechendstes Symbol war. Er war ein Sterbender und sein ganzes Leben und Schaffen die Euphorie eines Schwindsüchtigen. Und auch das Rokoko war eine sterbende Zeit und ihre Lebensfreude nichts als eine Art Tuberkulosensinnlichkeit und letzte Sehnsucht, sich über den Tod hinwegzulügen. Das heitere Rot auf ihren Wangen ist aufgelegtes Rouge oder hektischer Fleck. Das Rokoko ist die Agonie und Euphorie der Barock, ihr Sonnenuntergang, jene Tagesstunde, die auch Watteau am liebsten gemalt hat. Liebend und sterbend. Das ist die Formel für Watteau und das gesamte Rokoko. La petite maison. Das Rokoko ist im Gegensatz zum Barock ein zersetzender Stil, der rein malerisch und dekorativ, spielerisch und ornamental alles mit einem Rankenwerk von Flechten, Muscheln, Schlinkgewächsen überwuchert. Es sind Sumpfmotive, die hier zur Herrschaft gelangen. Die bisherigen großen Formen beginnen sich in apathe Fäulnis aufzulösen. Alles ist von weicher Abendkühle durchweht, in ein sterbendes Blau und zart glühendes Rosa getaucht, das das Ende des Tages ankündigt. Eine fahle Herbststimmung breitet sich über die Menschheit, die auch ganz äußerlich die Farben des Verwelkens bevorzugt. Honiggelb und Teegrün, dunkelgrau und blassrot, violett und braun. Dieser Décadence-Stil par excellence ist müde, gedämpft und anämisch und vor allem prononciert feminin, raffiniert kindlich und naiv obszön, wie die Frau es ist. Verschleiert und boudoirhaft, parfümiert und geschminkt, satiniert und konditorhaft, ohne männliche Tiefe und Gelegenheit, aber auch ohne virile Schwere und Pedanterie, schwebend und tänzerisch, wodurch ihm das Wunder gelungen ist, eine fast von den Gravitationsgesetzen befreite Architektur hervorzubringen. Immer vielsagend lächelnd, aber selten eindeutig lachend. Amüsant, pikant, kapriziös, feinschmeckerisch, witzig, kokett, anekdotisch, novellistisch, pointiert, plaudernd und degagiert, skeptisch und populär, komödiantisch und genrehaft. Selbst die Karyatiden des Zeitalters wie Friedrich der Große, Bach und Voltaire sind gewissermaßen überlebensgroße Genrefiguren. Diese Spätbarocke ist nämlich intim, was die Hochbarocke nie war. Sie ist im edelsten Sinne ein Tapeziererstil, der bloß gefallen, ausschmücken, verfeinern will und große Worte ebenso skurril wie unbequem findet. Das Charaktergebäude, dem alle Erfindungskraft und Sorgfalt gewidmet wird, ist nicht mehr das pompöse Palais, sondern la petite maison, das mit allen Reizen eines weniger repräsentativen als privaten Luxus ausgestattete Lusthäuschen, das mit den früheren Bauten verglichen etwas Reserviertes, Verschwiegenes, Persönliches hat. Unter Ludwig XIV. Lebte der Mensch nur in der Öffentlichkeit, nämlich für und durch den Hof. Man zählte nur mit, wenn man beim König erschien und solange man beim König erschien. Daher war jede Lebensäußerung vom tiefsten Gedanken bis zur leichtesten Verbeugung für die Parade zugeschnitten, auf den Effekt in Versailles berechnet. Jetzt beginnt man, ermüdet von dieser 50-jährigen Galavorstellung, die Freuden der Zurückgezogenheit, des Sich-Gehen-Lassens und Sich-Selbst-Gehörens, des Petit Comité zu schätzen. Schon die Namen dieser Schlösschen wie Eremitage, Montrepont, Solitude, Sanssouci deuten auf die veränderte Geschmacksrichtung. Ihr Antlitz ist nicht mehr jupiterhaft, distanzierend und in schwere Falten gelegt, sondern einladend, liebenswürdig und entspannt. In den Innenräumen stehen nicht mehr steife Prunksessel mit hohen, harten Lehnen und würdevolle Dekorationsstücke aus wuchtigem Material, sondern bequeme Polsterstühle mit Seidenkissen, bedeckte Kanapees und weiß lackierte Miniaturtische mit zarten Goldleisten. Auch diese ruhigen Wirkungen sucht man noch abzuschwächen, indem man das Gold entweder durch das diskretere Silber ersetzt oder durch Tönung matter erscheinen lässt, wie man überhaupt jeden geradezu möglichst aus dem Wege geht und überall den gebrochenen, abgewandelten, gemischten Farben, den zärtlichen und delikaten Materialien wie Rosen, Veilchen, Tulpenholz den Vorzug gibt. Die Inventarstücke beginnen, das subjektive Gepräge ihrer Besitzer zu tragen und deren persönlichen Zwecken zu dienen. Eine Reihe neuer Möbel, die damals aufkamen, bringen dies zum Ausdruck. Zum Beispiel die Boîte à Surprise, Sekretäre mit witzig konstruierten Geheimfächern und überraschenden Mechanismen. Und die Damenschreibtische, die den hübschen Namen Bonheur du Jour führten. Alle Gebrauchsgegenstände waren mit wohlriechenden Essenzen imprägniert und emaillierte Räucherpfannen durchdufteten die Räume mit exquisiten Parfums. Die führenden Künstler kümmerten sich um jedes dieser Details, durch deren Zusammenklang sie eine auf das Feinste abgestimmte Gesamtatmosphäre des künstlerischen Genusses und Behagens zu schaffen wussten. Watteau hat Modeskizzen und Firmenschilder gemalt und Boucher zeichnete Entwürfe für Briefbillets, Tischkarten und Geschäftspapiere. Pastell und Porzellan. Eine besondere Note erhielten die Rokoko-Interieurs durch das Dominieren der Pastell- und der Porzellankunst. In der Tat konnte keine Art der Malerei die Seelenhaltung des ganzen Zeitalters, seinen zarten und zerfließenden, blassen und verhauchenden, auf einen weichen Samtton gestimmten Charakter besser ausdrücken als das Pastell. Dazu kam noch die besondere Eignung dieser Technik für das intime Porträt. Das europäische Porzellan wurde zum ersten Mal im Jahr 1709 von dem Sachsen Johann Friedrich Böttcher hergestellt, den August der Starke als Alchemist bei sich in Haft hielt. Und diese Erfindung wurde tatsächlich zu einer Art Goldmacherei, denn der neue Stoff eroberte den ganzen Erdteil. Die bald darauf gegründete Meißner Porzellanmanufaktur versorgte alle Welt mit wohlfeilem, schönem und praktischem Essgeschirr und verdrängte nicht nur das Steingut und Zinn, sondern auch das Silber von den Tafeln. Der Klassiker der deutschen Porzellankunst ist Joachim Kendler, dessen verliebte Schäfer und Schäferinnen und lebensgroße Vögel, Affen und Hunde das Entzücken der vornehmen Welt bildeten. August der Starke war von seiner Liebhaberei für die neue Kunst so besessen, dass er ihr sein halbes Vermögen opferte und ein ganzes Schloss mit Porzellanarbeiten füllte. Auch in Wien entstand schon 1718 eine staatliche Porzellanfabrik. Eine mächtige Konkurrentin der deutschen Manufakturen wurde später die auf Anregung der Pompadour ins Leben gerufene Fabrik in Sèvres. In England wurde Josiah Wedgwood, der Erfinder des nach ihm benannten Materials, das er vornehmlich zu meisterhaften Nachahmungen antiker Vasen verarbeitete. Schließlich wurde Europa von einer wahren Porzellanmanie ergriffen. Man verfertigte nicht nur Leuchter und Lüster, Uhren und Kamine, Blumensträuße und Möbeleinlagen aus Porzellan, sondern es wurden auch ganze Zimmer und Kutschen damit ausgeschlagen und überlebensgroße Denkmäler daraus hergestellt. Hierdurch entfernte sich diese subtile Kunst von der Bestimmung, die ihr durch ihr Material vorgeschrieben war und sie zugleich zu einem so lebendigen und prägnanten Ausdruck ihrer Zeit gemacht hatte. Denn gerade ihre außergewöhnliche und ausschließliche Eignung für die polierte und elegante, kokette und aparte, fragile und spröde Miniatur sprach zur Rokoko-Seele. Chinoiserie. Man hatte vor der Entdeckung Böttchers das Porzellan aus China bezogen und auch nachher wurden noch lange die Meißener Waren für Chinesisch ausgegeben. Dies war kein bloßer Geschäftstrick, sondern wiederum im Zeitgeist begründet. Denn China galt dem Rokoko-Menschen als das Musterland der Weisheit und Kunst. Zu Anfang des Jahrhunderts kamen die Chinoiserien in Mode. Ostasiatische Bilder, Vasen und Skulpturen, Papiertapeten, Lackwaren und Seidenarbeiten. Zahlreiche Romane entführten den Leser in jenes Märchenreich, wo ein glückliches, heiteres Volk unter gelehrten Führern ein paradiesisches Dasein genoss. Historiker, an der Spitze Voltaire, verherrlichten China als das Dorado vortrefflicher Sitten, Religion und Verwaltung. In den Gärten errichtete man Pagoden und Teehäuschen, Glockenpavillons und schwebende Bambusbrücken. Selbst der Zopf wird auf chinesischen Einfluss zurückgeführt. Auch der Pfau, der sich damals besondere Beliebtheit erfreute, hat etwas Chinesisches und zugleich ist er ein echtes Rokokotier, dekorativ und bizarr, selbstgenießerisch und theatralisch, endimagiert und genrehaft. Le siècle des petites. Vom ganzen Rokoko gilt, was Diderot 1765, als bereits ein neuer Geist zu herrschen begann, von Bugey gesagt hat. Es hatte zu viel kleinliches Mienenspiel. Schon Voltaire hatte sein Zeitalter Le siècle des petites genannt. Es hat auf allen Gebieten eigentlich nur charmante Nips hervorgebracht. Der Barock schreit und plakatiert, das Rokoko flüstert und dämpft. Schnörkelhaft sind beide, aber der Schnörkel im Barock eine leidenschaftliche Exklamation wird im Rokoko zum diskreten, zierlichen Fragezeichen. In der französischen Hochbarocke herrschte tyrannisch die Regel, Normwidrigkeit galt als eine Versündigung am Geist. Jetzt gehen umgekehrt die Begriffe bizarr und geistreich eine Verbindung miteinander ein. Im kartesianischen Zeitalter war der souveräne Maßstab aller Werte die Korrektheit und Symmetrie. Für das Genre Roquet ist eine bis zur Caprice getriebene Vorliebe für das Unerwartete, Willkürliche, Paradoxe, richtunggebend und formbildend. Diese Menschen waren in ihrer Philosophie vielleicht erst halbe, in ihrer Kunst aber schon ganze Atheisten. Was sie reizt, ist immer nur die Abweichung, der Sprung, die Diversion. Als eine vornehme italienische Dame einmal ein köstliches Fruchteis verzehrte, sagte sie, wie schade, dass es keine Sünde ist. Diese Passion für das Illegitime und Abnorme steigerte sich nicht selten bis zur Perversität. Vielleicht in keinem Zeitalter war der aktive und passive Flagellantismus so verbreitet wie damals. Er war geradezu zur Massenpsychose ausgeartet. Man muss sich jedoch bei dieser und ähnlichen Erscheinungen daran erinnern, dass sämtliche hohen und späten Kulturen zur Perversität neigen, ja, dass in aller Kultur ein Element des Perversen verborgen liegt. Kultur ist und bleibt nun einmal das Gegenteil von Natur. Wir haben auf diese Tatsache schon im vorigen Kapitel beim Problem der Perücke hinzuweisen versucht. Bei alternden Kulturen zeigt sich dies natürlich in verstärktem Maße. Der Kreis der normalen Möglichkeiten ist erfüllt, die Fantasie strebt über ihn hinaus. Weder die Ägypter des Neuen Reiches noch die Griechen der Alexandrinerzeit und die Römer der Kaiserzeit erfreuten sich gesunder Verhältnisse. Besonders die Sittenlosigkeit des alten Rom erinnert an die Rokokozeit. »Ich frage schon lange in der ganzen Stadt herum«, sagte Martial, »ob keine Frau Nein sagt. Keine sagt Nein. Also ist keine keusch? Tausende sind es. Was tun denn nun die Keuschen? Sie sagen nicht Ja, aber sie sagen auch nicht Nein.« Und Juvenal meint, manche Frauen ließen sich schon wieder scheiden, ehe die grünen Zweige abgewelkt seien, die beim Einzuge der Neuvermählten die Haustüre schmückten. Analog schrieb Voltaire unter dem Artikel Divorce. Die Scheidung stammt wahrscheinlich aus derselben Zeit wie die Ehe. Ich glaube trotzdem, dass die Ehe einige Wochen älter ist. Selbst zu den sadistischen Zirkusvergnügungen der Römer findet sich ein Pendant in der Sitte, dass in Paris Angehörige der höchsten Kreise den Hinrichtungen wie einem sensationellen Gesellschaftsereignis beizuwohnen liebten, wobei, wie Zeugen versichern, zahlreiche Damen in Orgasmus gerieten. Der Esprit. Man wollte sich vor allem um keinen Preis langweilen. Hierdurch kommt ein ganz neuer Elan in die französische Kultur. Erst im 18. Jahrhundert wird der wahre Esprit geboren, der Champagnergeist, der Schaum und Wein zugleich ist. Aber mit dieser fast krankhaften Sucht unter allen Umständen anregend, brillant, aromatisch, musierend zu sein, verliert sich auch die Monumentalität und Würde, der Ernst und die Tiefe. Ganz große Gebiete der Seele verdorren, werden hochmütig gemieden oder leichtfertig ignoriert. Der Glanz, der von der scheidenden Barocke ausströmt, ist die Phosphoressenz der Verwesung. Man denkt nicht mehr in mühsam getürmten und gegliederten Systemen und schweren schleppenden Schlussketten, sondern in gedrängter, pikanter Polemik, in facettierten Bonbons, kurzweiligen Satiren, gepfefferten Pamphleten und messerscharfen Aphorismen oder auch in Poesie fugitiv, lyrisch-epigrammatischen Niaserien, die nur den schimmernden Dünnschliff irgendeine Ideengangs geben. Man macht den Dialog, den Roman, die Novelle zum Gefäß der Philosophie. Selbst der gewissenhafte und tiefgründige Montesquieu zieht durch seine Lettre persane das buntfarbige Band einer lüsternen Haremsgeschichte. Man will von jedermann verstanden werden, auch vom Halbgebildeten, vom Salonmenschen, vom Publikum. Und vor allem von den Damen. Dies spricht auch aus den Porträts. Die Gelehrten lassen sich nicht mehr mit Buch, Feder und Brille abbilden, sondern als lächelnde, nonchalante Weltleute. Nichts soll an die desillusionierenden technischen Behelfe ihrer Produktion erinnern, wie diese selbst nicht mehr nach Öl, Tinte und Stube riechen darf und nichts anders sein will als ein leichter, geschmackvoller und komfortabler Galanterieartikel. Eine der vielen unentbehrlichen Überflüssigkeiten des luxuriösen und genießerischen Lebens der großen Gesellschaft. Die Gärten der Wissenschaft, im Mittelalter als geheiligter Bezirk den Blicken der Profanen entzogen, in der Renaissance durch das Stachelgitter lateinischer Gelehrsamkeit abgezäunt, werden im 18. Jahrhundert der allgemeinen Benutzung übergeben und zur öffentlichen Einrichtung gemacht, wo jedermann Erheiterung, Erholung und Belehrung suchen kann. Adel und Bürgerschaft, Mann und Frau, Geistlichkeit und Laienwelt. Das Volk hat noch keinen Zutritt, nicht weil man es verachtet, sondern aus einem noch sonderbareren Grunde, man hat nämlich seine Existenz überhaupt noch nicht bemerkt. Es wird aber ein Tag kommen, wo auch diese Gesellschaftsschicht von den Gärten ihren Gebrauch machen wird, und einen sehr seltsamen. Es wird sie weder zur höheren Ehre Gottes kultivieren wie die Kirche, noch erweitern, bereichern und sorgfältig parzellieren wie die strenge Wissenschaft, noch in einen allgemeinen Belustigungsort verwandeln wie die Philosophen für die Welt, sondern berauben und demolieren. Es wird das dort angesammelte Material zuerst als hölzerne Waffe benutzen, um seine Widersacher zu bedrohen, und schließlich als riesigen Brennstoff, um die Welt in Flammen zu setzen. Die Liebe als Liebhabertheater. Wenn diese Zeit es verstanden hat, sogar die Wissenschaft und Philosophie zu einem erlesenen Reizmittel zu machen, das man einschlürft wie ein gaumenkitzelndes Aperitif, so versteht es sich von selbst, dass sie auch auf allen übrigen Gebieten nicht anders verfuhr. Man hat nur den einen Wunsch, das Leben zu einem ununterbrochenen Genuss zu machen. Der Sicherheit halber, sagte Madame de la Verrue, bereitet man sich bereits auf Erden das Paradies. Und man will sich delektieren, ohne die Kosten zu bezahlen. Man will die Früchte des Reichtums genießen, ohne die Strapazen der Arbeit, das Glanzlicht der sozialen Machtstellung ohne ihre Pflichten und die Freuden der Liebe ohne ihre Schmerzen. Man flieht daher die große Passion, die als nicht schick gebrandmarkt wird, und schöpft von der Liebe nur die süße, luftige Creme ab. Man ist immer amourös, aber niemals ernstlich verliebt. Man nimmt einander, heißt es bei Crébillon-Phi, ohne sich zu lieben. Man verlässt einander, ohne sich zu hassen. Liebe und Hass sind Leidenschaften. Und Leidenschaften sind unbequem. Und außerdem ein Zeichen von Mangel an Esprit. Man will die Liebe ohne viele Umstände genießen, wie ein pikantes Bonbon, das rasch auf der Zunge zergeht, nur dazu bestimmt, durch ein zweites von anderem Geschmack ersetzt zu werden. Die Erotik wird ein graziöses Gesellschaftsspiel, das die Liebe amüsant nachahmt und bestimmten Regeln unterworfen ist. Die Liebe wird zum Liebhabertheater, zu einer abgekarteten Komödie, in der alles vorhergesehen und vorausbestimmt ist. Die Verteilung der Fächer, die der Dame immer die Partie der kapriziösen Gebieterin, dem Herrn die Rolle des ritterlichen Anbeters zuweist. Die Reden und Gebärden, mit denen man die einzelnen Stationen Werbung, Zögern, Erhörung, Glück, Überdruss, Trennung zu markieren hat. Es ist ein komplettes, durch lange Tradition und Kunst geschaffenes Szenarium, worin alles seinen konventionellen Platz hat und alles erlaubt ist, nur keine Szenen. Denn seinem Partner ernstliche Erschütterungen bereiten zu wollen, hätte einen bedauerlichen Mangel an Takt und Erziehung bewiesen. Auch die Eifersucht durfte nur einen spielerischen Charakter tragen. La gelosia è passione ordinaria e troppo antica, sagt Goldoni. Aber selbst diese Treibhausliebe gedeiht nur in der schwülen Atmosphäre der Illegitimität. Alles, was an Familienleben erinnert, rangiert als mauvais genre. Schwangerschaft macht unfehlbar lächerlich, wird daher möglichst vermieden und, wenn eingetreten, möglichst lange verheimlicht. Liebe in der Ehe gilt für altfränkisch und absurd, noch schlimmer, für geschmacklos. In der guten Gesellschaft titulieren sich die Ehepaare auch zu Hause mit Monsieur und Madame. Eheliche Treue, sowohl des Mannes wie der Frau, wird geradezu als unpassend angesehen. Allenfalls toleriert man noch viereckige Ehen, bei denen die Paare changieren. Eine Frau, die keine Liebhaber hat, gilt nicht für tugendhaft, sondern für reizlos, und ein Ehemann, der sich keine Mätressen hält, für impotent oder ruiniert. Es gehört so vollständig zum guten Ton für eine Dame von Welt, unerlaubtes Glück genossen zu haben, dass sie gezwungen ist, die Spuren ihrer Liebesnächte von Zeit zu Zeit öffentlich zur Schau zu tragen, sich schwarze Ringe um die Augen zu schminken, einen abgespannten Gesichtsausdruck anzunehmen, den ganzen Tag zu Bett zu bleiben, während es andererseits für jeden Menschen von Lebensart de rigueur ist, diesen angegriffenen Zustand mit ironischem Erstaunen zu konstatieren. Dem Gatten ist hierbei die Aufgabe zugewiesen, mit Verstand und Anstand über der Situation zu stehen, und je mehr Witz, Liebenswürdigkeit und Anmut er an diese Rolle wendet, desto sicherer sind ihm alle Sympathien. Voltaire lebte bekanntlich ein halbes Menschenalter lang mit der Marquise du Châtelet auf deren Schloss Sirey in Lothringen, aber niemals hören wir etwas von irgendeiner Verstimmung des Marquis. Seine Toleranz ging aber noch viel weiter. Eines Tages wurde auch Voltaire von Emilie betrogen, die zu dem jungen Schriftsteller Saint-Lambert eine leidenschaftliche Neigung gefasst hatte, was aber Voltaire nicht hinderte, an ihrer Seite zu bleiben und sogar der väterliche Freund seines Nebenbuhlers zu werden. Das Verhältnis blieb jedoch nicht ohne Folgen, und nun entwickelte sich eine charmante Rokoko-Farce, die das Sujet einer der besten Novellen Maupassants bilden könnte. Voltaire erklärte: »Pater est quem nuptia declarant. Wir werden das Kind in Madame du Châtelets gemischte Werke einreihen.« Man lud sogleich Herrn du Châtelet nach Sirey, der auch alsbald eintraf und dort eine Reihe sehr angenehmer Tage verbrachte. Madame du Châtelet war gegen ihn ungemein liebenswürdig, und er zog daraus seine Konsequenzen. Kurz nach seiner Abreise konnte er seinen Gästen mitteilen, dass er ein Kind erwarte. Die Hauptpikanterie der ganzen Geschichte besteht darin, dass höchstwahrscheinlich alle Beteiligten sich gegenseitig eine Komödie vorgespielt haben. Solche Vaudeville des Lebens ereigneten sich damals täglich. So dürfte es zum Beispiel kaum einen brillanteren Lustspielaktschluss geben, als die Bemerkung, die ein französischer Kavalier machte, als er seine Gattin in flagranti betrat. »Aber wie unvorsichtig, Madame! Bedenken Sie, wenn es ein anderer gewesen wäre als ich?« Liebe Julia, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Ja, total gerne, es war voll schön. Hast du zu Egon Friedell einen Bezug? Hast du ihn vorher gekannt? Also, ehrlicherweise nicht, aber ich habe ihn jetzt. Ich war sehr dankbar jetzt auch für die Möglichkeit, das zu machen, weil ich das wieder neu und wieder was Neues entdecken kann und habe mich dann so ein bisschen eingelesen und eingehört, auch in die Sendungen. Ich fand es sehr spannend, auch was die Leute über ihn sagen. Und ich muss sagen, er gefällt mir sehr, sehr gut, weil er ganz klare Haltungen und Positionen einnimmt. Und ich bin ja auch immer so auf der Suche nach Antworten, die man eh sowieso nicht kriegt. Aber trotzdem, man sucht halt und man will sich Meinungen bilden. Und ich bin immer wahnsinnig enttäuscht, wenn ein Autor dann zu einem Thema, das mich sehr interessiert, dann so schwammig, nichtssagend schreibt und ich irgendwie mir dann so denke, was meint er jetzt eigentlich, was ist jetzt seine Haltung dazu wirklich, ja? Also es ist ein bisschen inkonsequent oft. Also ging mir letztens so bei einem Artikel, den ich gelesen hatte, und dachte mir so, dann braucht er eigentlich gar nicht schreiben, wenn er keine Position einnimmt und irgendwie nur gegenstandslos beschreibt. Und das mochte ich bei ihm jetzt total gerne, weil man kann dann die Haltungen mögen oder nicht, ja. Manche Sachen finde ich vielleicht dann manchmal, weiß ich nicht, kann vielleicht dann nichts mit anfangen oder weiß ich nicht genau oder wie auch immer, was jetzt bei dem Text jetzt gar nicht so schlimm war. Also ich fand das sehr, sehr spannend und aber ich kann mir einfach eine Meinung dazu bilden und ich mag es, dass er einfach total dreist einfach sagt, so finde ich das und so sehe ich die Geschichte und das ist so wahnsinnig selten, finde ich, oder mir begegnen wahnsinnig selten Menschen, die einfach ihr Ding durchziehen sozusagen und eine Haltung haben. Und ich bin wahnsinnig neugierig und giere nach solchen Menschen. Also jetzt, um das mal so zu sagen, also ich weiß zwar nicht, ob ich dieses dicke Buch schaffen werde, aber ja, vielleicht schaue ich mir das jetzt an. Ja. Ich fand es schön. Gibt es eine Passage, die dich besonders interessiert hat? Ja, total. Also ich hatte ja hier einen längeren Text und habe mir dann mich eher für den zweiten Teil entschieden, weil ich da sofort ganz viel nachdenken musste. Und zwar da, wo es um Liebe geht und so den Esprit der Zeit. Und na, erst dachte ich mir so, er beschreibt dieses Porzellan als Ausdruck dieser Zeit auch, was ich irrsinnig schön fand. Also man hat ja auch so wahnsinnig viele Bilder bei ihm immer gleich sofort. Es ist so spannend zu lesen, weil die Fantasie so abgeht. Und ich dachte mir so, was könnte man eigentlich denn von unserer Zeit nehmen, dann als Symbol für unsere Zeit? Da musste ich voll überlegen. Also was könnte man da finden? Was für eine Materie oder so? Ich meine, Künstler machen das ja in der bildenden Kunst, da zu überlegen und zu suchen. Das fand ich irrsinnig spannend. Und dann auch habe ich mir irrsinnig Gedanken gemacht, weil der so schreibt, dass man, dass die so im Überfluss gelebt haben und alles war nur so, immer dagegen zu gehen, ja? Also das System zu brechen und immer irgendwie, auch so bis zu, die Steigerung bis zur Perversität, ja, das fand ich auch schon eine sehr starke Aussage. Es hat mich ja beschäftigt, weil ich mir dachte, inwieweit ist man denn immer Kind seiner Zeit oder macht man solche Sachen auch mit, oder ich meine, ich reflektiere auch immer selber, ja, inwieweit bin ich geprägt von meiner Zeit oder will ich geprägt sein und was kann ich dafür tun, das nicht zu sein? Oder ja, und dann fand ich auch totale Parallelen dazu, weil sie wollen halt einfach nur mal das Paradies auf Erden und den Genuss. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt, ich kann immer nur von meiner Generation jetzt sprechen, aber dass das schon ein bisschen so ist. Also ich weiß nicht, was wirklich noch Wert hat oder was man wirklich sucht, weil irgendwie geht es halt darum, was ja auch nichts Schlechtes ist, ja, das Leben zu genießen und im Moment zu sein. Und das ist ja wundervoll, aber manchmal kommt mir vor, es geht nur mehr um Party machen und wie, und für was kämpfen die Leute wirklich noch so jetzt? Ja, darüber mache ich mir Gedanken und das fand ich halt, also dieses einfach so sich wegzuschmeißen und wie, dieses Rokoko, ja, vielleicht leben wir auch in einem verspäteten Rokoko, ja, nochmal. Oder vielleicht, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ja. Total, also ich finde das ganz, ich fand das irrsinnig heutig. Ich dachte mir so, ja, irgendwie sind wir jetzt auch nicht klüger. Also wir tun vielleicht so, als ob wir wahnsinnig tiefgründig wären und wahnsinnig uns mit den Dingen beschäftigen. Aber so wirklich... Das meine ich eben, ja, deswegen ist Friedel so toll, weil er ganz klar Haltung bezieht zu Dingen und ganz eine klare Persönlichkeit ist. Aber mir begegnen so wenige wirkliche Persönlichkeiten. Ich weiß auch nicht, ob ich das selber bin, ja, das weiß ich nicht, ja. Aber ich strebe danach und ich suche und das ist zumindest schon mal viel, glaube ich, weil, also so in meinem Umfeld, Leute in meinem Alter, ich finde die schon toll und so, aber ich würde mir manchmal wünschen, wenn sie mir mehr Input auch geben würden, mehr sagen, was sie vom Leben halten, mehr Austausch, mehr, ich weiß nicht. Und ich habe so das Gefühl, ja, mal abhängen so ein bisschen. Also das war ja auch ganz spannend jetzt bei Stella, das ich gespielt habe von Goethe und mit dem Rainer Göber, dem Regisseur, zusammen. Das waren so tolle Gespräche, wie er auch meine Generation sieht und diese Luzi sieht. Und Luzi haben wir sie genannt, im Original ist sie Lucie. Und ja, die war halt auch irgendwie so eine verlorene Seele eigentlich, ja, die sich dann total definiert durch Äußeres, durch, weiß ich nicht, dann immer auch mit ihrem Handy und so, ja, so eine Flucht auch in Genüsse, ja, und irgendwie, ja, so Liebe, was ist das schon, interessiert sie nicht, ja, und wie, ja, leben und leben lassen, so, und dann sagt sie so, ja, ich lebe gern und vergnügt und ich habe noch nichts verloren, ich kann nichts davon reden, ich lebe einfach. Ja. Und Fernando sagt zu ihr, ja, meine Liebe, wer lebt, verliert, aber er gewinnt auch. Und so, ja, sie ist auf der Suche, aber sie, ich glaube nicht, dass sie sucht nicht nach dem, was ihre Mama ihr da so vermittelt, diese klaren Werte, dieses Liebe und Gefühle und so. Nein, sie will einfach Spaß haben eigentlich. Und das ist so, ich fand die Luzi irrsinnig toll, weil sie eben genau das, was ich auch so spüre, um mich so ausdrücken konnte. Und so leere Hüllen, finde ich, sind wir alle. Und hängen uns irgendwie auf dann in welchen Fashion-Kram und so. Und irgendwie, ja, es ist ja auch so ein klares Bild, wie man auszusehen hat und sich auch zu definieren. Und irgendwie sind, ich weiß nicht, da muss ich drüber nachdenken, weiter. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Julia Rosa Stöckel und der Gestalter. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 27. Mai 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.